Deutscher Geist oder Judentum? Der Weg der Befreiung, dargezeigt von Arthur Trebitsch. 1921, Antaios Verlag, Berlin, Wien, Leipzig. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Elend gibt's, wovon die Welt zu reinen, mehr als Tränen, um es zu beweinen. Schiebe nicht den Trost ins Nebelweite, hasse herzhaft, rüste dich zum Streite. Lenau. Alle, die Bismarck, Beaconsfield, die Französische Republik und Gambetta und so weiter, alle die sind als Macht für mich eine Vorspiegelung. Ihr Herr, wie der Herr aller, der Herr ganz Europas, ist doch nur der Jude und seine Bank. Wir werden es ja erleben, dass er plötzlich sein Veto einlegt und Bismarck wie ein Stäubchen von seinem Platze gefegt wird. Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles. Sowohl Europa wie die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus. Besonders den Sozialismus. Denn durch ihn wird er das Christentum mit der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören. Und wenn dann nichts als Anarchie übrig bleibt, da wird dann der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Denn indem er den Sozialismus predigt, bleibt er als Jude mit seinen Stammesgenossen doch außerhalb. Und wenn der ganze Reichtum Europas vertan ist, bleibt die Bank des Juden. Da mag der Antichrist kommen und die Anarchie herrschen. Dostojewski, notierte Gedanken, der Jude, 1880. Oh, ich durchschaue dich, als wärst du von Glas, deine erbärmlichen Gedanken, ein Uhrwerk, das ich selbst geschaffen hätte. Galileo Galilei, dritter Akt. Begonnen am 1. Juli 1920 in Sulz-Stangau, beendet am 6. Juli 1921 in Wien. Vorbemerkung: Was in diesem Buche gesagt werden soll, verhält sich zu den sowohl philosophisch verallgemeinernden als persönlich bekennerhaften Ausführungen von Geist und Judentum, wie die Praxis zur Theorie, wie die Wirklichkeit zur Wahrheit, wie die realen Einzelgeschehnisse zur platonischen Idee alles Geschehens. Aber was als entscheidende Wandlung und Änderung des gesamten Problems von Grund aus neu hinzugetreten ist, so zwar, dass auch die ganze Judenfrage in völlig neues Licht gerückt erscheint, ist der verlorene Krieg und der eben vom Judentum herbeigeführte revolutionäre Umsturz. So ist denn auch alles Theoretische derart neu und anders geworden, wie die Reversseite einer Medaille, sofern man dieselbe umstürzt und das untere, bisher unsichtbar gewesene, zu oberst kehrt. So musste denn, gerade in Beziehung auf das Entsklavungsproblem, erst dieser Umsturz erweisen, ob die Sehnsucht der Versklavten, sich beim Emporklettern mehr nach der Gleichstellung mit dem Herrenvolke in Bezug auf Art und Wesenheit oder aber bloß in Bezug auf Obensein und Herrschen entfalten würde. Und da hat es sich dem unparteiischen Beobachter unzweifelhaft offenbart, dass das Judentum, bis auf wenige seltene Ausnahmen, lediglich hinauf wollte. Dies hinauf aber, genau wie zu Zeiten des römischen Verfalles, mit einem Hinab des ehemaligen Herrenvolkes zu verquicken versuchte. Und so werden wir denn auch im Theoretischen die falsche Entsklavung des beweglichen Ungeistes, wenn sie sich in das neue Herrentum der eben noch versklavten Jählings verwandelt, neu zu betrachten haben. Die Wiederkunft des Gleichen in der Weltgeschichte ist von erschütternder Gleichförmigkeit und unentrinnbar waltender Gesetzmäßigkeit. Zu allen Zeiten hat es Völker fassenden Geistes gegeben, die, überreif, altersschwach und mithin sekundär geworden, vom sekundär beweglichen Judentum vergewaltigt und vernichtet wurden. Kanaan, Persien, Ägypten, Griechenland, Rom sind nach demselben Gesetze vom Judentum vernichtet worden. Und Deutschland droht heute die gleiche furchtbare Gefahr und der Untergang des Abendlandes, vom Beauftragten des Judentums nach anderen höchst subtil und gewaltsam ersonnenen Gesetzmäßigkeiten gedeutet, steht uns bevor, wenn das Abendland diesen ersonnenen Deutungsphantomen Glauben schenkt, statt aus Schlaf, Lähmung, Erstarrung, Lässigkeit, Zerstreutheit, Blindheit und Hypnose erwachend den eigentlichen Zerstörer zu erkennen und all das in sich selber mannhaft zu ertöten, was dem verruchten Feinde in der eigenen organischen Verfassung fluchwürdigen Vorschub leistet. Der so hoffnungsfreudig als überwindbar in Geist und Judentum hingestellte Morbus Judaicus aber droht, bis ans Lebensmark vergiftend vorzudringen und bei der wehrlosen Hinnahme des nicht als Gift erkannten Fremdstoffes im Blute kann wohl nur das im Verlaufe des Infektionsprozesses gebildete Antitoxin die Heilung bringen, welches Antitoxin, wie in allen organischen, so auch hier aus den Toxinen hergenommen, nur dem wahren Ingenuus verdankt werden kann. So ist denn meine und der wenigen ehrlich deutsch fühlenden unter den Halb- und Dreiviertel-Ariern Aufgabe und Mission im streng biologischen Sinne zu verstehen. Und so heißt es denn für den Verfasser, bei klar erkannter Position, den Hass und die Todfeindschaft der Juden einerseits, das Misstrauen der Deutschen aufgrund der wohlgelungenen Versuche der Juden, sie gegen uns Befreier vom und Durchschauer des Judentums aufzuhetzen, andererseits, in Gelassenheit und Unbeirrbarkeit zu ertragen, soll es Deutschland nicht so ergehen wie all seinen Vorgängern in der Vergangenheit. Wer aber seine weltgeschichtliche Mission erkannt hat, den wird weder die schlaue Bosheit und der allgegenwärtige, hirnvergiftende Schwindel der Bekämpften, noch die trostlose Beschwätzbarkeit, ja wehrlose Vergewaltigung der wahren Artgenossen verstören und irre machen. Das zwiefache Leid und die ungeheuerlichen Hemmnisse jeglicher Wirkung werden tapfer zu überwinden sein, bis der Deutsche die einzig befähigten Retter erkannt und ihnen geglaubt haben wird. Denn das muss schon in dieser Vorbemerkung verallgemeinernd ausgesprochen werden: Die furchtbare Tragik des deutschen Volkes liegt darin, dass gerade die besten und artunverfälschtesten Deutschen die ungeeignetsten sind, die Gefahren des Judentums zu erkennen, geschweige denn ihrer Herr zu werden. So haben wir schon heute das trostlose Phänomen zu statuieren, dass das Deutschtum auch heute noch immer vom Deutschen nicht als im Sterben liegend empfunden wird. Und so könnte es geschehen, dass der Einzelne seines ersterbenden Volkstums erst gewahr würde, wenn der Verwesungsgestank des zerfallenden Volkskörpers selbst dem Stumpfsinnigsten derart zur Nase stiege, dass er es an der verpesteten Luft endlich doch verspüren müsste. Dass es aber nicht so weit komme und das ersterbende Deutschtum alle Gegengifte noch in letzter Stunde eingeimpft erhalte, die furchtbare jüdische Vergiftung zu überwinden, dafür will dieses Buch sorgen, das geschrieben war zu einer Zeit, da dem Verfasser die Hoffnung schier entschwunden war, dies sein Gegengift noch rechtzeitig seinem geliebten, unglücklichen deutschen Volke einimpfen zu können. Die meisterhaften und diabolisch schlauen Methoden der Weltvergifter aber zur Verhinderung solchen Eingreifens soll das ahnungslos kindliche deutsche Volk bei der gleichen Prozedur kennen und durchschauen lernen.